Musa war Rasul al-Hakim, Moses und der weise Mann. Moses war ein junger Mann, der im Palast des Pharaos von Ägypten lebte. Er war als Baby in einem Weidenkörbchen auf dem Nil treibend gefunden worden. Der Pharao hatte davon gehört und das Findelkind in den Palast aufgenommen. Moses wurde wie eines seiner eigenen Kinder behandelt und er war ein guter Schüler. Als er alt genug war, schickte der Pharao den Jungen zu seinem besten Berater, einem weisen alten Mann, dessen Ratschlag Pharaonen schon lange sehr achteten. Moses ging zu dem alten Mann, der im Sternenobservatorium des Palastes wohnte. Er hatte lange weiße Haare und einen langen weißen Bart, und er sah sehr freundlich aus. Als er Moses sah, begrüßte er ihn und fragte: »Warum bist du hier?« Moses antwortete mit der Wahrheit: »Der Pharao schickt mich.« »Warum schickt dich der Pharao?« wollte der alte Mann von ihm wissen. Moses sagte wieder die Wahrheit: »Weil er will, dass ich von dir etwas lerne.« »Warum will er, dass du etwas von mir lernst?« fragte der Alte. »Er weiß, dass du sehr weise bist«, antwortete Moses wahrheitsgemäß. Der alte Mann fragte: »Warum weiß der Pharao, dass ich so weise bin?« Moses gab sich weiter Mühe, die Fragen wahrheitsgetreu zu beantworten. »Du hast bereits seinem Vater, Großvater und Urgroßvater gut beraten«, sagte er. Und sofort fragte der alte Mann weiter: »Warum habe ich die Pharaonen so gut beraten?« Moses erklärte: »Weil du sehr weise bist.« »Warum bin ich sehr weise?« wollte der Alte wissen. Aber Moses konnte keine Antwort mehr geben. »Weil ich nie warum frage«, lachte der weise alte Mann. »Ich habe dich gefragt, warum du hier bist, und obwohl du alle Fragen richtig beantwortet hast, wissen wir am Ende nicht wirklich, warum du hier bist.« Als er sah, wie verwirrt Moses war, sagte er: »Wenn wir nicht wissen, warum ich so weise bin, dann wissen wir eigentlich auch nicht, warum ich so gute Ratschläge gebe, also wissen wir immer noch nicht, warum der Pharao dich zu mir geschickt hat oder warum du hier bist.« Moses musste zugeben, dass der Alte recht hatte, auch wenn es verwirrend war. »Dann wollen wir mal herausfinden, was du hier lernen kannst«, sagte der weise Mann freundlich und fragte, ob Moses ihn auf eine Reise begleiten wolle, um mehr zu lernen. Moses wollte schon lange die Welt außerhalb des Palastes kennenlernen und willigte freudig ein. »Nur das eine noch, bevor wir unsere Reise antreten. Was immer auch geschehen wird, erinnere dich bitte an unser Gespräch und frag mich niemals, warum.« Moses willigte ein und so stiegen sie kurz darauf auf zwei Kamele, verließen den Palast, überquerten den Nil und ritten nach Osten durch die Wüste. Moses war sehr aufmerksam und lernte viel über das Leben in der Wüste von dem weisen alten Mann. Nach einigen Tagen kamen sie zum Roten Meer. Der alte Mann war überall bekannt und die Menschen verehrten ihn, wohin er auch kam. Sie hatten keine Probleme, ein kleines Schiff zu finden, das sie über das Meer zur Sinai-Halbinsel brachte. Ihre Kamele ließen sie zurück. Als sie gerade die Küste hinter sich nicht mehr sehen konnten und die andere Küste vor ihnen im Dunst auftauchte, nahm der alte Mann eine Axt und begann, das Schiff damit zu bearbeiten. Er schlug die schönen Verzierungen ab, zerstörte alles, was sie nicht unbedingt zum Segeln brauchten. Die Besatzung des Schiffes verehrte den weisen Mann sehr und wollte nichts sagen. Also fragten sie Moses, ob er den Alten dazu bringen könne, damit aufzuhören. Der Alte hörte nicht auf und fing sogar an, auch auf den Rumpf des Schiffes einzuschlagen, sodass Wasser hereinströmte und das Schiff sich zur Seite neigte. Nun bekam die Mannschaft Angst, aber sie wagten es immer noch nicht, den alten Mann davon abzuhalten, sie zu versenken. Zwei von ihnen kletterten auf den Mast und winkten einem anderen Schiff, das am Horizont aufgetaucht war, aber es segelte einfach weiter. Mit knapper Not und schwerer Schlagseite erreichten sie gerade noch das Ufer des Sinai. Moses war froh, dass alle überlebt hatten, aber er wollte unbedingt wissen, wieso der Alte das getan hatte. Aber er fragte nicht, warum. Sie sah ihn nur verwirrt an. Der weise Mann bezahlte die Seeleute so großzügig, dass sie ihr Schiff reparieren, sogar verbessern konnten. Dann ging er mit Moses die Küste entlang. Sie kamen zu einer Siedlung, wo ein Junge auf sie zugerannt kam. Er riss Moses den Geldbeutel vom Gürtel und verschwand sofort wieder zwischen den Häusern. Moses war ein geübter Läufer und wollte ihm sofort nachlaufen, aber der weise Mann hielt ihn zurück und schüttelte nur mit dem Kopf. Moses verstand das nicht, aber er biss sich auf die Zunge und fragte nicht, warum. Als sie den Rand der Siedlung erreicht hatten, sahen sie den Jungen wieder. Gerade als der wieder weglaufen wollte, bogen hinter ihm zwei Reiter um die Ecke, wilde Gestalten, die aussahen wie Räuber. Sie stiegen von ihren Pferden und griffen sich den kleinen Jungen, der anfing, ängstlich um Hilfe zu rufen. Niemand kam, denn das ganze Dorf war beim Gebet. Moses war auch ein geübter Kämpfer, und nun wollte er loslaufen, um dem kleinen Dieb zu helfen, auch wenn er ihm den Geldbeutel gestohlen hatte. Aber der alte Mann legte wieder seine Hand auf den Arm von Moses und hielt ihn mit einem schweigenden Kopfschütteln zurück. Aus einiger Entfernung sahen sie, wie die Männer den Jungen auf eines ihrer Pferde hoben und ihn mitsamt Moses Geldbeutel in die Wüste verschleppten. Moses wollte wirklich wissen, warum der Alte ihn zurückgehalten hatte, aber er erinnerte sich an die eine Regel ihrer Reise und fragte nicht, warum. Sie gingen weiter durch den Ort, aber trafen niemanden. Schließlich kamen sie an einen Hof, wo eine Frau Wäsche wusch. Sie fragten höflich, ob sie etwas Wasser zum Trinken haben könnten, aber die Frau wollte ihnen nichts geben. Als Moses auf die Schüssel und Eimer zeigte, in denen sie das Wasser zum Waschen hatte, und ihr sagte, dass sie doch genug habe, um ihnen einige Schlucke Wasser geben zu können, fing sie an zu zetern und zu schreien, dass sie endlich verschwinden sollten. Ein Mann kam aus dem Haus, hob einen Knüppel auf und drohte ihnen damit. Moses wollte ihnen gerade erklären, dass sie vom Hof des Pharao kommen, aber wieder legte der weise Mann seine Hand auf seinen Arm und schüttelte den Kopf. Moses sagte nichts, fragte auch nicht, warum, und sie drehten sich um und gingen durstig vom Hof. Direkt hinter dem Schafstall des Hofes war eine kleine verlassene Baustelle. Daran hing ein Schild, auf dem stand, dass ein Handwerker gesucht wurde, der den Hühnerstall fertig bauen könne. Darunter stand, dass sie die sehr mickrige Entlohnung von 2 Kupferstücken dafür bezahlen wollten. Diesmal legte der weise Mann seine Hand auf Moses Arm und nickte. Moses konnte es nicht fassen, und weil er trotzdem nicht warum fragen konnte, sagte er, »Wir sollen wirklich den unfreundlichen Geizhälsen auch noch helfen, obwohl sie uns gerade vom Hof gejagt haben?« Der Alte nickte nur und machte sich an die Arbeit. Zähneknirschend half ihm Moses dabei. Am Abend, als sie endlich fertig waren und Moses ihre 2 Kupferstücke Belohnung holen wollte, hielt der weise Mann ihn wieder zurück und schüttelte den Kopf. Moses gab auf und folgte ihm schweigend in die Siedlung, wo nun auch wieder Menschen auf den Straßen waren. Sie gingen in ein Gasthaus, um etwas zu essen und eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Als sie auf ihr Essen warteten, sagte der weise alte Mann zu Moses, »Du hast sicher eine Frage.« Moses antwortete, er habe viele Fragen, worauf der weise Mann sagte, »Aber doch ist es immer die gleiche Frage, nicht wahr?« Moses wusste, welche Frage er meinte, und sagte, »Warum?« Der alte Mann erklärte ihm, »Wenn du dich ganz nah an die große Wandmalerei im Tempel stellen würdest, so nah, dass deine Nasenspitze fast die Wand berühren würde, dann könntest du zwar die kleinsten Feinheiten erkennen, aber du kannst nicht sehen, worum es in dem großen Bild eigentlich geht. Um das Bild zu verstehen, musst du einen anderen Standpunkt finden. Du musst dich weiter davon wegbegeben, um sehen und verstehen zu können, wie die kleinen Details zusammenhängen und wie sie zusammen ein ganzes Bild ergeben. Die riesige Wandmalerei ist wie die Welt, und die meisten Menschen bleiben ihr ganzes Leben mit der Nase direkt davor stehen. Selbst wenn sie sich bewegen, dann nie sehr weit. Ich bin ein alter Mann, ich habe viele Sichtweisen, Standpunkte und Erfahrungen gesammelt. Also lass mich dir erklären, wie viel ich von dem großen Bild gesehen und verstanden habe, weil du den ganzen Tag so brav darauf verzichtet hast, warum zu fragen. Der unfreundliche Mann und die kreischende Frau auf dem Hof kümmern sich, wie es das Gesetz verlangt, um ihren kleinen Neffen, der selbst keine Eltern mehr hat. Sie behandeln den kleinen Jungen wie einen Sklaven, er muss für sie arbeiten und muss sich auch noch dafür bedanken, dass sie ihn aufgenommen haben. Dabei haben die verstorbenen Eltern dem Kleinen ein Vermögen hinterlassen und es gut versteckt, denn sie wussten, dass das Gesetz besagt, seine böse Tante und sein böser Onkel bekommen alles, bis er alt genug ist. Bis dahin hätten die zwei sicher alles ausgegeben. Also haben die Eltern mir gesagt, ich soll herkommen, falls ihnen etwas zustößt. Ich habe nun seine Reichtümer hinter dem Schafstall ausgegraben, wo sie sicher bald gefunden worden wären, und in die Mauer des Hühnerstalls eingemauert. Die Mauer habe ich so gebaut, dass sie in ungefähr 10 Jahren wieder einstürzt. Sie werden den Jungen, der bis dahin ein Mann sein wird, schicken, um es zu reparieren. Und er wird sein Erbe finden. Gold und die Dokumente, die nicht nur beweisen, dass es eigentlich sein Hof ist, auf dem sie leben, sondern auch, dass Onkel und Tante seinen Eltern viel Geld geschuldet haben, welches sie dann bei ihm abarbeiten müssen. Aber er muss eben erst alt und stark genug werden, um sich sein Erbe nehmen zu können. Und dafür, dass ich ihm diesen Gefallen tue, will ich keine 2 Kupferstücke von ihm. Das verstand Mose. Er hatte ja nicht wissen können, worum es geht. Der weise Mann sah, dass Mose immer noch diese eine Frage warum plagte, also erklärte er weiter. Der andere Junge, der deinen Geldbeutel gestohlen hat, ist ein wirklich böser Junge. Er musste so böse sein, denn das war seine Aufgabe. Seine Eltern sind herzensgute und gläubige Menschen. Und der Gott, an den sie so fest glauben, hat ihnen diesen bösen Jungen geschenkt, um den Menschen hier zu zeigen, dass seine guten Eltern den Lümmel trotz seiner Boshaftigkeit genauso lieben, wie sie jedes andere Kind geliebt hätten. Und obwohl er es ihnen so schwer machte, haben sie nie an ihrem Gott gezweifelt. Nun werden sie von ihm belohnt, indem er ihnen das böse Kind nimmt und ihnen ein neues, wirklich gutes Kind schenkt, so wie sie es verdienen. Nun sah der weise Mann, dass Mose beinahe zufrieden war, aber er immer noch wissen wollte, warum. Also sagte er, auf dem Schiff, das am Horizont aufgetaucht war, waren Piraten, und sie hätten uns sofort überfallen, wenn sie nicht schon von Weitem gesehen hätten, dass unser Schiff kaputt und alt ist. Sie vermuteten, dass wir sowieso bald sinken und dass bei uns nichts zu holen sei. Also segelten sie weiter. Das ist nur, was ich heute gesehen habe. Und selbst ich bin noch längst nicht alt und erfahren genug, um das ganze Bild zu sehen und alles zu verstehen. Ich bin mir sogar sicher, dass niemals jemand alt genug werden wird, um alles zu verstehen. Darum führt die Frage nach dem Warum fast nie zur wirklichen Ursache. Fragt nicht, warum Menschen etwas tun. Fragt lieber, wie funktioniert das? Woher kommt das und wohin wird es führen? Wer war das? Wie ist es wirklich gewesen? Wie hängt es zusammen? Was hat es mit mir zu tun? Was kann ich tun? Was bleibt? Stell dir und anderen immer weiter alle Fragen, bis du mehr, vielleicht irgendwann genug verstehst. Aber frag nicht, warum. Frag nicht, warum Menschen scheinbar Verrücktes tun. Denn du stehst viel zu nah dran, um das große Bild verstehen zu können.